ein Vierteljahrhundert flog wie im Sturm, seit ich von deiner Geschichte, mein Turm, dies Blatt mir vom Sturm ließ entreißen. Wie blickt es mich heute so jugendlich an, so wunderlich fremd? Und verständig kann, nein, wahrlich, kann man's nicht heißen. Doch wollte des Alters verständiger Sinn heut modeln an dir, kaum, glaub ich, Gewinn trüg ein dir sein Angebinde. Auch dir wohl gilt's, es sei, wie es ist, oder sonst nicht sei's. So bleib, wie du bist, und flatter aufs Neu denn im Winde. St. Salvator im Sommer 1894. W. J. Ho, Jack, old Jack, sweet Jack, let us have a story. You know what I wish, Jack, such a story. I'll be damned if I know, thou fuddle cap, what a story, boys, in such a night. You should say prayers to the Virgin. Oh, Jack, old Jack, thou art a fuddle preacher. Let us have a story for the tempest, for the brandish and brandling wave we are upon. Oh, no, Jack, he's full gorged, as full as an egg. Give him a story for the brandish and brandling brandy, he's a drink. Go on, Jack. You are brandlings altogether. Give me the bottle. Pardon me, the blessed Virgin. You are brandlings, and that damned rock of Eddystone should drop upon your heads and crash your brains. Ho, Jack, wreck thee not our brains. Let us have a story of the tempest, of the brandy, of the Virgin, of the Eddystone. Not of thy blessed Virgin, of an unholy girl, a little lass, a sweetheart, a dilly-dally we might toss upon the knees in such a night.